Warum Ameisen Königinnen haben, aber keine Anwälte? Es gibt nur einen Typus von Tieren, der ebenfalls in großer Zahl zusammenarbeiten kann. Soziale Insekten wie Ameisen, Bienen und Termiten. So wie wir in Dörfern und Städten wohnen, so leben Ameisen in Kolonien und Bienen in Bienenstöcken, jeweils zu mehreren tausend. Und diese Massen von Insekten arbeiten nicht nur bei der Nahrungsbeschaffung und der Brutpflege zusammen, sie bauen auch gemeinsam an ihren Behausungen und kämpfen im Team. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen Ameisen und Menschen. Anders als Menschen spulen Ameisen bei ihrer Zusammenarbeit ein immer gleiches, starres Programm ab. Nehmen wir zum Beispiel die Ernteameisen. Egal, wo auf der Welt du ein Volk von Ernteameisen siehst, wirst du feststellen, dass sie alle exakt gleich organisiert sind. Jedes Volk ist in fünf Gruppen unterteilt: Sammlerinnen, Arbeiterinnen, Soldatinnen, Brutpflegerinnen und Königinnen. Die Sammlerinnen schwärmen aus, suchen nach Körnern, jagen kleine Insekten und tragen sie zum Bau zurück. Die Arbeiterinnen graben Tunnel und erweitern den Bau. Die Soldatinnen beschützen den Bau und kämpfen gegen andere Ameisenvölker. Die Brutpflegerinnen kümmern sich um die Larven. Und die Königinnen sorgen für Ordnung im Ameisenstaat und legen Eier, damit es Nachwuchs gibt. Das ist die einzige Art und Weise, wie Ernteameisen ihr Zusammenleben organisieren können. Sie würden nie auf die Idee kommen, ihre Königin abzusetzen und stattdessen eine Präsidentin zu wählen. Genauso wenig, wie es den Arbeiterinnen und Sammlerinnen einfallen würde, für höhere Löhne zu streiken. Und die Soldatinnen würden niemals beschließen, einen Friedensvertrag mit dem Nachbarvolk zu unterzeichnen. Die Brutpflegerinnen träumen nie davon, ihren Job hinzuschmeißen und stattdessen Anwältinnen, Bildhauerinnen oder Opernsängerinnen zu werden. Niemand aus dem Ameisenvolk würde jemals Lust bekommen, eine neue Speise auszuprobieren, eine neue Waffe zu bauen oder ein Spiel wie Tennis zu erfinden. Ernteameisen leben noch immer genauso wie ihre Vorfahren vor Tausenden von Jahren. Wie unglaublich flexibel sind wir Menschen im Vergleich dazu. Ständig ändern wir die Art und Weise unserer Zusammenarbeit. So erfinden wir neue Spiele, designen neue Kleidung, schaffen neue Jobs und starten politische Revolutionen. Vor 300 Jahren vergnügten sich die Leute mit Bogenschießen. Heute spielen wir am Computer. Vor 300 Jahren waren die meisten Menschen Bauern. Heute sind wir Busfahrer, Hundefriseure, Programmierer oder Fitnesstrainer. Vor 300 Jahren herrschten in weiten Teilen der Welt Königinnen und Könige. Heute gibt es in den meisten Ländern Parlamente und Präsidenten. Wir Sapiens konnten also die Welt erobern, weil wir in großer Zahl zusammenarbeiten können. Genau wie die Ameisen. Und weil wir darin zugleich sehr flexibel sind. Anders als die Ameisen. Beides hilft uns dabei, neue Dinge zu erfinden. Ist das also unsere Superkraft? Nicht ganz. Um dieser geheimnisvollen Superkraft auf die Spur zu kommen, hilft es, wenn wir uns zwei letzte Fragen stellen. Wie haben unsere Vorfahren überhaupt gelernt, in so großen Gruppen zusammenzuarbeiten? Und wie schafften sie es, ihr Verhalten immer wieder zu ändern? Die Antworten darauf führen zu unserer Sapiens-Superkraft. Ahnst du inzwischen, was es sein könnte?